Abschnitt 3 aus Das rote Zimmer von August Strindberg, übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel: Die Künstlerkolonie. Es war zwischen 8 und 9 Uhr an dem schönen Maimorgen, als Arvid Falk nach der Szene bei seinem Bruder die Straße hinunter wanderte. Mit sich selber unzufrieden, mit dem Bruder unzufrieden und mit der ganzen Welt unzufrieden. Er wünschte, der Himmel wäre bewölkt und er in schlechter Gesellschaft. Dass er ein Schurke sei, das glaubte er nicht recht, aber er war nicht mit sich zufrieden. Er war so gewohnt, hohe Anforderungen an sich zu stellen, und es war ihm so eingebläut worden, im Bruder eine Art Stiefvater zu sehen, vor dem er große Achtung, beinahe Ehrerbietung haben müsse. Aber auch andere Gedanken tauchten auf und machten ihn bekümmert. Er war ohne Geld und ohne Beschäftigung. Das Letzte war vielleicht das Schlimmste, denn Arbeitslosigkeit war für ihn bei seiner niemals ruhenden Fantasie ein gefährlicher Feind. Unter recht unangenehmen Grübeleien war er in die kleine Gartenstraße gekommen. Er folgte dem linken Trottoir, ging am Dramatischen Theater vorbei und war bald in der Nordlandstraße. Ohne Ziel wanderte er immer geradeaus. Bald begann das Pflaster uneben zu werden. Hütten aus Holz traten anstelle der Steinhäuser. Schlecht gekleidete Menschen warfen misstrauische Blicke auf den sauber gekleideten Herrn, der so früh ihr Quartier besuchte. Ausgehungerte Hunde knurrten drohend den Fremdling an. Zwischen Gruppen von Artilleristen, Arbeitern, Brauknechten, Wäscherinnen und Lehrjungen beschleunigte er seine letzten Schritte auf der Nordlandstraße und war nun in der großen Hopfengartenstraße. Er ging in den Hopfengarten hinein. Die Kühe des Generalfeldzeugmeisters hatten bereits ihre Weide begonnen. Die alten, kahlen Apfelbäume machten die ersten Versuche, Knospen anzusetzen. Die Linden waren schon grün und die Eichhörnchen spielten in den Kronen. Er ging am Karussell vorbei und kam in die Allee, die zum Theater führt. Da saßen Jungen, welche die Schule schwänzten und Knopf spielten. Etwas weiterhin lag ein Malerbursche auf dem Rücken im Grase und guckte durch die hohen Laubgewölbe zu den Wolken hinauf. Er pfiff so sorglos, als ob weder Meister noch Gesellen auf ihn warteten, währenddessen Fliegen und andere Insekten herbeikamen und sich in seinen Farbentöpfen ertränkten. Falk war auf die Höhe an den Ententeich gekommen. Dort blieb er stehen und studierte die Verwandlungen der Frösche, beobachtete die Blutegel und fing einen Wasserläufer. Darauf beschäftigte er sich mit Steinwerfen. Das brachte sein Blut in Umlauf, und er fühlte sich verjüngt, fühlte sich wie ein schwänzender Schulknabe, frei, trotzig frei. Denn es war eine Freiheit, die er mit recht großer Aufopferung erkauft hatte. Bei dem Gedanken, frei und nach Belieben mit der Natur verkehren zu können, auf die er sich besser als auf die Menschen verstand, die ihn bloß misshandelt und schlecht zu machen versucht hatten, wurde er froh, und aller Unfriede verschwand aus seinem Herzen. Er stand auf, um seinen Weg zur Stadt hinaus fortzusetzen. Er ging durchs Kreuz und befand sich auf der nördlichen Hopfengartenstraße. Dort sah er, dass im Zaun gegenüber einige Bretter fehlten und dass auf der anderen Seite ein Fußsteig ausgetreten war. Er kroch durch und scheuchte eine alte Frau auf, die Nesseln pflückte. Er ging über die großen Tabakfelder, wo jetzt die Villenkolonie steht, und befand sich an der Tür von Lilians. Hier war der Frühling wirklich ausgebrochen. Über die kleine, hübsche Ansiedlung, die mit ihren 3 Hütten zwischen blühenden Fliederbüschen und Apfelbäumen eingebettet lag, vorm Nordwind durch den Fichtenwald auf der anderen Seite der Landstraße geschützt. Ein vollständiges Idyll war hier aufgetischt. Der Hahn saß auf der Gabel eines Wasserkarrens und krähte. Der Kettenhund lag in der Sonne und fing Fliegen, die Bienen standen wie eine Wolke um die Körbe. Der Gärtner lag bei den Treibbeeten auf den Knien und verlas Radieschen. Die Laubsänger und Rotschwänzchen sangen in den Stachelbeerbüschen. Halb bekleidete Kinder jagten die Hühner fort, die die Keimfähigkeit bei verschiedenen frisch gesäten Pflanzensamen untersuchen wollten. Über dem Ganzen lag ein hellblauer Himmel und dahinter stand der schwarze Wald. Neben den Treibbeeten im Schutze des Zaunes saßen 2 Männer. Der eine trug einen schwarzen hohen Hut, abgebürstete schwarze Kleider, hatte ein langes, schmales, blasses Gesicht und sah wie ein Geistlicher aus. Der andere war der Typus des zivilisierten Bauern, mit verwachsenen, aber beleibten Körper, hängenden Augenlidern, mongolischem Schnurrbart. Er war sehr schlecht gekleidet und sah nach allem Möglichen aus, wie ein Vagabund, Handwerker oder Künstler. Verkommen sah er aus, aber eigenartig verkommen. Der Magere, der zu frieren schien, trotzdem die Sonne auf ihm lag, las dem Fetten laut aus einem Buche vor. Der sah aus, als habe er alle Klimate der Erde erprobt und könne sie alle ruhig vertragen. Als Falk durch die Gartenpforte, die nach der großen Landstraße führte, ging, hörte er deutlich die Worte des Lesenden durch den Zaun. Und er glaubte, stehen bleiben und zuhören zu dürfen, ohne einen Vertrauensdiebstahl zu begehen. Der Magere las mit trockener, eintöniger Stimme, der aller Klang fehlte. Und der Fette gab dann und wann seine Zufriedenheit durch ein Schnauben zu erkennen, das sich zuweilen in ein Grunzen verwandelte und schließlich ein Spucken wurde, wenn die Worte der Weisheit, die er hörte, über den gewöhnlichen Menschenverstand gingen. Der Lange las. Die höchsten Grundsätze sind, wie gesagt, drei. Ein absolut unbedingter und zwei relativ unbedingte. Pro primo, der absolut erste, rein unbedingte Grundsatz, soll die Handlung ausdrücken, die allem Bewusstsein zugrunde liegt und die dies erst möglich macht. Dieser Grundsatz ist die Identität. A ist gleich A. Der bleibt bestehen und kann in keiner Weise fortgedacht werden, wenn man alle empirischen Bestimmungen des Bewusstseins absondert. Es ist das ursprüngliche Faktum des Bewusstseins und muss darum notwendigerweise anerkannt werden. Überdies ist er nicht wie jedes andere empirische Faktum etwas Bedingtes, sondern als Folge und Inhalt einer freien Handlung ist er ganz unbedingt. »Verstehst du, Olle?« unterbrach sich der Leser. »Oh, es ist entzückend. Es ist nicht wie jedes empirische Faktum etwas Bedingtes. Oh, welch ein Mann! Mehr! Mehr!« »Wenn man behauptet,« fuhr der Leser fort, »dass dieser Satz ohne jeden weiteren Grund sicher ist,« »Hör nur, so ein Filou ohne jeden weiteren Grund sicher ist,« wiederholte der dankbare Zuhörer, der damit jeden Verdacht, als verstehe er nicht, von sich abschütteln wollte. »Ohne jeden weiteren Grund! Wie fein, statt nur zu sagen, ohne jeden Grund!« »Soll ich fortfahren, oder hast du die Absicht, mich noch öfter zu unterbrechen?« fragte der benachteiligte Leser. »Ich werde dich nicht mehr unterbrechen. Weiter, weiter!« »So, jetzt kommt die Folgerung. Wahrhaftig ausgezeichnet. Misst man sich die Fähigkeit bei, etwas zu setzen?« Olle schnaubte. »Man setzt dadurch nicht A, großes A, sondern bloß, dass A gleich A ist, wenn und soweit A überhaupt ist. Es handelt sich nicht um den Inhalt des Satzes, sondern bloß um dessen Form. Der Satz A ist gleich A ist also seinem Inhalt nach bedingt, hypothetisch und bloß seiner Form nach unbedingt.« »Hast du beachtet, dass es das große A ist?« Falk hatte genug gehört. Das war die furchtbar tiefe Philosophie von Uppsala, die sich bis hierher verirrt hatte, um die rohe Hauptstadtnatur zu bezwingen. Er sah nach, ob die Hühner nicht von ihren Pflöcken gefallen und ob die Petersilie nicht zu wachsen aufgehört, beim Anhören des Tiefsten, das in Menschenzunge zu Liljans gesprochen worden. Er war erstaunt, den Himmel noch an seinem Platze zu sehen, trotzdem er zum Zeugen einer solchen Kraftprobe des menschlichen Geistes aufgerufen worden. Gleichzeitig aber bestand seine niedrige menschliche Natur auf ihr Recht. Er fühlte eine große Trockenheit in der Kehle und beschloss, in eine der Hütten einzutreten und sich ein Glas Wasser auszubitten. Er kehrte also um und schritt auf die Hütte zu, die rechts vom Wege liegt, wenn man von der Stadt kommt. Die Tür zu einer großen, ehemaligen Backstube stand nach dem Flur zu offen, der nicht größer als ein Reisekoffer war. Im Zimmer befanden sich nur eine Schlafbank, ein zerbrochener Stuhl, eine Staffelei und zwei männliche Personen. Die eine von diesen stand vor der Staffelei, nur mit Hemd und Hosen bekleidet, welch letzte ein Hungerriemen festhielt. Er sah wie ein Geselle aus, war aber ein Künstler, da er die Skizze zu einem Altarbilde malte. Der andere war ein junger Mann mit feinen Zügen und im Verhältnis zur Umgebung wirklich feinen Kleidern. Er hatte seinen Rock ausgezogen, das Hemd umgekrempelt und diente gerade dem Maler mit seiner prächtigen Büste als Modell. Sein hübsches, edles Gesicht trug Spuren einer ausschweifenden Nacht und er nickte ab und zu mit dem Kopfe. Dadurch zog er sich aber eine Zurechtweisung des Meisters zu, der ihn unter seinen Schutz genommen zu haben schien. Es war gerade der Schlussrefrain einer solchen Züchtigung, die Falk hörte, als er in den Flur trat. »Dass du so ein Schwein sein kannst, mit diesem Bummler Selen trinken zu gehen. Jetzt stehst du hier und verschwendest deinen Vormittag, statt in der Handelsschule zu sein. Die rechte Schulter etwas höher. So. Hast du wirklich die ganze Miete durchgebracht, so dass du nicht nach Hause zu gehen wagst? Hast du nichts mehr, nicht eine Spur mehr?« »Oh, etwas habe ich noch, aber das reicht nicht weit.« Der junge Mann holte einen Papierwisch aus der Hosentasche und wickelte ihn auf, wobei zwei Kronenscheine zum Vorschein kamen. »Gib her, ich werde sie dir aufheben«, rief der Meister und nahm sie wie ein Vater an sich. Falk, der sich vergebens bemerkbar zu machen versucht hatte, hielt es jetzt für gut, ebenso unbemerkt, wie er gekommen, seiner Wege zu gehen. Er ging also noch einmal am Komposthaufen und den beiden Philosophen vorbei und bog nach links ab. Er war nicht weit gegangen, als er einen jungen Mann erblickte, der seine Staffelei vor dem kleinen, mit Erlen bestandenen Bruch aufgestellt hatte, wo gleich der Wald anfängt. Es war eine feine, schlanke, beinahe elegante Gestalt mit etwas spitzem, dunklem Gesicht. Von einem sprühenden Leben war sein ganzes Wesen erfüllt, wie er dort vor dem schönen Gemälde stand und arbeitete. Er hatte Hut und Rock abgelegt und schien sich bei vortrefflicher Gesundheit und im besten Humor zu befinden. Bald pfiff er, bald trällerte er vor sich hin, bald plauderte er mit sich selber. Als Falk so weit herangekommen war, dass er ihn im Profil hatte, drehte er sich um. »Selen, guten Tag, alter Freund!« »Falk, alte Bekannte draußen im Walde! Was in Gottes Namen hat das zu bedeuten? Musst du nicht zu dieser Tageszeit auf deinem Büro sein?« »Nein, aber wohnst du hier draußen?« »Ja, ich bin am 1. April mit einigen Bekannten hier hinausgezogen. In der Stadt zu wohnen wurde zu teuer. Die Wirte sind auch so diffizil.« Ein pfiffiges Lächeln spielte in dem einen Mundwinkel und die braunen Augen blitzten. »So«, fing Falk wieder an, »dann kennst du vielleicht die Figuren, die dort bei den Treibbeeten saßen und studierten?« »Die Philosophen, ja gewiss. Der Lange ist Außerordentlicher im Versteigerungsamt mit 80 Kronen im Jahr und der Kurze. Olle Montanus sollte eigentlich zu Hause sitzen und Bildhauer sein. Nachdem er aber mit Überg auf die Philosophie gekommen ist, hat er zu arbeiten aufgehört und jetzt geht es mit ihm rasch rückwärts. Er hat entdeckt, dass die Kunst etwas Sinnliches ist.« »Aber wovon lebt er denn?« »Eigentlich von nichts. Er steht zuweilen dem praktischen Lundell Modell. Und dann kriegt er ein Stück Blutbrot ab, davon lebt er etwa einen Tag. Und dann darf er im Winter auf seinem Fußboden liegen, denn er wärmt doch immer etwas«, sagt Lundell, »wo das Holz so teuer ist. Und es war sehr kalt hier im April.« »Wie kann er Modell stehen? Er sieht ja wie ein Quasimodo aus.« »Auf einer Kreuzesabnahme soll er der eine Räuber sein, dessen Knochen bereits in zwei geschlagen sind. Und der arme Teufel ist hüftleidend gewesen. Wenn er sich über eine Stuhllehne legt, wird er sehr gut. Zuweilen muss er seinem Maler den Rücken zuwenden, dann wird er der zweite Räuber.« »Warum tut er denn selbst nichts? Hat er kein Talent?« »Olle Montanus, mein Lieber, ist ein Genie, aber er will nicht arbeiten. Er ist ein Philosoph und er wäre ein großer Mann geworden, wenn er nur hätte studieren können. Es ist wirklich merkwürdig, ihn und Überg zu hören, wenn sie sprechen. Es ist allerdings wahr, dass Überg mehr gelesen hat, aber Montanus hat einen so feinen Kopf, dass er ihn zuweilen in die Klemme bringt. Dann geht Überg seiner Wege und liest noch ein Stück, niemals aber leiht er Montanus sein Buch.« »So, ihr mögt Übergs Philosophie?« fragte Falk. »Oh, die ist fein, so fein. Du liebst doch Fichte. Oh, oh, oh, welch ein Mann!« »Was waren das für zwei Figuren in der Hütte?« unterbrach ihn Falk, der Fichte nicht liebte. »So, die hast du auch gesehen?« »Ja, der eine war der praktische Lundell, Figuren oder richtiger Kirchenmaler. Der andere war mein Freund Rengelm.« Die letzten Worte versuchte er in einem sehr gleichgültigen Tone auszusprechen, um einen desto stärkeren Eindruck zu machen. »Rengelm?« »Ja, ein sehr netter Bursche.« »Er stand Modell?« »Tat er?« Ja, der Lundell, der versteht's, die Menschen auszunutzen. Es ist ein merkwürdig praktischer Kerl. Aber komm, wir wollen hineingehen und ihn necken. Das ist das Lustigste, was ich hier draußen habe. Dann kannst du vielleicht auch Montanus sprechen hören. Und das ist wirklich interessant. Weniger verlockt von der Aussicht, Montanus sprechen zu hören, als ein Glas Wasser zu bekommen, folgte Falk Selen und half ihm Staffelei und Malkasten tragen. In der Hütte hatte sich die Szene dahin verändert, dass das Modell jetzt auf dem zerbrochenen Stuhle saß und dass Montanus und Überg sich auf die Schlafbank niedergelassen hatten. Lundell stand an der Staffelei und rauchte seinen armen Kameraden aus einer schnarchenden Holzpfeife etwas vor. Die freuten sich schon über die bloße Gegenwart einer Tabakspfeife. Als Falk vorgestellt war, wurde er sofort von Lundell mit Beschlag belegt, der seine Ansicht über das Bild hören wollte. Das erwies sich als ein Rubens, wenigstens dem Stoffe nach, wenn auch nicht in der Farbe oder der Zeichnung. Darauf ergoss sich Lundell über die schweren Zeiten für einen Künstler, machte die Akademie herunter und hechelte die Regierung, die nichts für die einheimische Kunst tue. Er war jetzt dabei, die Skizze zu einem Altarbild zu malen, aber er war überzeugt, dass sie nicht angenommen würde, denn ohne Intrigen und Beziehungen komme man nirgendwo hin. Hierbei warf er einen forschenden Blick auf Falks Kleider, um nachzusehen, ob er zu einer Beziehung tauge. Eine andere Wirkung hatte Falks Eintritt auf die beiden Philosophen gehabt. Die hatten sofort in ihm einen Gelehrten entdeckt und hassten ihn, denn er konnte ihnen ihr Ansehen, das sie in dem kleinen Kreise besaßen, rauben. Sie wechselten bedeutungsvolle Blicke, die sofort von Selen begriffen wurden, der Versuchung nicht widerstand, seine Freunde in ihrem Glanze zu zeigen und womöglich einen Zusammenstoß zustande zu bringen. Er fand bald einen Zankapfel, zielte, warf und traf. »Was sagst du zu Lundells Bild, Überg?« Überg, der nicht erwartet hatte, so bald zu Worte zu kommen, musste einige Sekunden nachdenken. Darauf antwortete er mit erhobener Stimme, während Olle ihm den Rücken rieb, damit er sich stramm halte. »Ein Kunstwerk kann, nach meiner Meinung, in zwei Kategorien zerlegt werden, Inhalt und Form. Was den Inhalt in diesem Kunstwerk betrifft, so hat es einen tiefen und allgemein menschlichen Inhalt. Das Motiv ist als solches an und für sich fruchtbar und enthält all die Begriffsbestimmungen und Potenzen, die sich für ein künstlerisches Schaffen geltend machen können. Was die Form wieder betrifft, die in sich de facto den Begriff manifestieren soll, will sagen, die absolute Identität, das Sein, das Ich, so kann ich nicht umhin, sie weniger adäquat zu finden. Lundell war von der Rezession geschmeichelt. Olle lächelte sein sonnigstes Lächeln, als sehe er die himmlischen Heerscharen. Das Modell schlief und Selen fand, Überg habe einen vollständigen Erfolg errungen. Jetzt richteten sich alle Blicke auf Falk, der den hingeworfenen Handschuh aufnehmen musste. Denn dass es ein Handschuh war, darüber waren alle einig. Falk war sowohl belustigt wie geärgert. Er suchte in den alten Rumpelkammern seines Gedächtnisses nach philosophischen Windbüchsen, als er Olle Montanus erblickte, der schließlich Gesichtskonvulsionen bekommen hatte, was bedeutete, dass er sprechen wollte. Falk lud aufs Geratewohl seine Flinte mit Aristoteles und brannte sie ab. »Was meinen Sie mit adäquat? Ich kann mich nicht erinnern, dass Aristoteles dieses Wort in seiner Metaphysik gebraucht.« Es wurde ganz still im Zimmer, und man fühlte, es war ein Kampf zwischen der Stockholmer Künstlerkolonie und der Universität von Uppsala. Die Pause dauerte länger als wünschenswert, denn Überg kannte Aristoteles nicht und wäre lieber gestorben, als dass er das eingestanden hätte. Da er nicht schlagfertig war, entdeckte er nicht die Bresche, die Falk offen gelassen hatte. Das aber tat Olle, und er fing den abgeschossenen Aristoteles auf, fasste ihn mit beiden Händen und schleuderte ihn auf den Gegner zurück. »Obwohl nicht gelehrt, erdreiste ich mich doch zu fragen, ob Sie, Herr Falk, das Argument Ihres Gegners umgestoßen haben. Ich glaube, adäquat kann man als Bestimmung in einer logischen Folgerung setzen und als solche gelten lassen. Trotzdem Aristoteles das Wort in seiner Metaphysik nicht erwähnt. Habe ich recht, meine Herren?« »Ich weiß nicht, ich bin ein ungelehrter Mann, und Herr Falk hat diese Dinge studiert.« Er hatte mit halb geschlossenen Augenlidern gesprochen. Jetzt schloss er sie ganz und sah unverschämt schüchtern aus. »Olle hat recht«, murmelte es allerseits. Falk fühlte, hier musste man nicht mit Handschuhen anfassen, wenn man die Ehre Uppsalas retten wollte. Er schlug mit dem philosophischen Gartenspiele eine Volte und legte ein Ass auf. »Herr Montanus hat den Vordersatz verneint oder ganz einfach Nego Majorem gesagt. Gut, ich erkläre wiederum, dass er sich eines Posterius Prius schuldig gemacht hat. Als er einen Hirnerschluss machen musste, hat er sich verirrt und einen Syllogismus nach Ferioc statt Barbara gemacht. Er hat die goldene Regel vergessen. Cesare Camestres Festino Barocco Secundo. Und darum wurde seine Konklusion limitativ. Habe ich nicht recht, meine Herren?« sehr recht, antworteten alle außer den beiden Philosophen, die nie eine Logik in der Hand gehabt hatten. Überg sah aus, als habe er auf einen Nagel gebissen, und Olle grinste, als habe er Schnupftabak in die Augen gekriegt. Da er aber ein pfiffiger Kerl war, hatte er auch die taktische Methode seines Gegners entdeckt. Er fasste also schnell den Entschluss, nicht auf die Frage zu antworten, sondern von etwas anderem zu sprechen. Er kramte deshalb aus seinem Gedächtnis alles hervor, was er gelernt und alles, was er gehört hatte. Den Anfang machte er mit dem Referat über Fichtes Wissenschaftslehre, das Falk vorhin durch den Zaun gehört hatte. Bis tief in den Vormittag zog sich das hin. Während der Zeit malte Lundell und schnarchte mit seiner sauren Holzpfeife. Das Modell war auf dem zerbrochenen Stuhle eingeschlafen und sein Kopf sank immer tiefer und tiefer, bis er gegen 12 zwischen seinen Knien hing. Ein Mathematiker hätte ausrechnen können, wann er den Mittelpunkt der Erde erreichen würde. Selene saß am offenen Fenster und weidete sich. Aber der arme Falk, der ein Ende dieser schrecklichen Philosophie geträumt hatte, musste ganze Fäuste voll philosophischen Schnupftabak nehmen und seinen Feinden in die Augen werfen. Die Qual hätte nie ein Ende genommen, wenn nicht der Schwerpunkt des Modells ganz allmählich auf eine der empfindlichsten Seiten des Stuhles gerückt wäre, so dass der mit einem Krach auseinanderging und der Baron auf die Erde fiel. Lundell benutzte die Gelegenheit, über das Laster des Trinkens und dessen betrübende Folge für sich und andere, damit meinte er sich selbst, loszulegen. Falk, der dem Jüngling aus seiner Verlegenheit helfen wollte, beeilte sich, eine Frage aufs Tapet zu bringen, die vom allgemeinsten Interesse sein musste. »Wo werden die Herren heute zu Mittag essen?« Es wurde so still, dass man die Fliegen summen hörte. Falk wusste nicht, dass er auf 5 Hühneraugen zugleich getreten hatte. Lundell brach zuerst das Schweigen. Er und Ringelm wollten im Kochtopf essen, wo sie zu essen pflegten, weil sie dort Kredit hatten. Selene wollte nicht dort essen, weil er mit dem Essen nicht zufrieden war und er hatte sich noch nicht für ein Restaurant entschieden. Bei dieser Unwahrheit warf er einen fragenden, ängstlichen Blick auf das Modell. Überg und Montanus hatten zu viel zu tun und wollten sich ihren Arbeitstag nicht verderben, indem sie sich anzogen und in die Stadt gingen. Sie wollten sich hier draußen etwas verschaffen. Und was das war, sagten sie nicht. Darauf begann die Toilette, die in der Hauptsache im Waschen am alten Gartenbrunnen bestand. Selene, der doch ein Stutzer war, hatte ein Paket in Zeitungspapier unter der Schlafbank versteckt, dem er Kragen, Manschetten und Vorhemd, alles aus Papier entnahm. Darauf brachte er eine ganze Weile auf den Knien vor der Brunnenöffnung zu, um zu sehen, wie er sich ein braungrünes Band aus Seide, das er von einem Mädchen bekommen hatte, umband und sein Haar auf besondere Weise ordnete. Als er dann noch seine Schuhe mit einem Klettenblatt abgerieben, den Hut mit dem Rockärmel gebürstet, eine Traubenhyazinthe ins Knopfloch gesteckt und sein Kanelrohr in die Hand genommen hatte, war er fertig. Auf seine Anfrage, ob Ringelm bald kommen würde, antwortete Lundell, erst in einigen Stunden habe er Zeit, da er ihm beim Zeichnen helfen müsse. Lundell pflegte immer zwischen 12 und 2 zu zeichnen. Ringelm war ergeben und gehorchte, obgleich es ihm schwer wurde, sich von seinem Freunde Selene zu trennen, den er liebte, während ihm dagegen Lundell durchaus zuwider war. »Wir treffen uns doch jedenfalls heute Abend im roten Zimmer«, tröstete Selene, und darin waren alle einig, sogar die Philosophen und der moralische Lundell. Auf dem Wege nach der Stadt weihte Selene seinen Freund Falk in allerlei Geheimnisse der Kolonisten ein. Er selbst hatte mit der Akademie gebrochen, weil die Ansichten über Kunst zu verschieden waren. Er wusste, dass er Talent besaß und dass er einmal Erfolg haben würde, wenn es auch lange dauerte. Allerdings war es unendlich schwer, sich ohne die königliche Medaille einen Namen zu machen. Auch natürliche Hindernisse erhoben sich gegen ihn. Er war auf der waldlosen Küste der Provinz Halland geboren und hatte das Große und Einfache deren Natur lieben gelernt. Publikum und Kritik dagegen liebten augenblicklich gerade Details, Kleinigkeiten. Deshalb verkaufte er nicht. Er hätte wohl wie die anderen malen können, das wollte er aber nicht. Lundell dagegen, das war ein praktischer Mann. Selene sprach das Wort praktisch immer mit einer gewissen Verachtung aus. Der malte nach Geschmack und Wunsch der Menge. Der litt niemals an Indisposition. Er hatte allerdings die Akademie verlassen, aber aus geheimen, praktischen Gründen und ganz gebrochen hatte er nicht mit ihr, trotzdem ihr das überall erzählte. Er hatte durch seine Zeichnungen für illustrierte Zeitschriften ein ganz gutes Auskommen. Trotz seinem unbedeutenden Talent musste er eines Tages Glück haben, sowohl infolge seiner Beziehungen wie besonders infolge seiner Intrigen. Diese hatte er von Montanus gelernt, der bereits einige Pläne gemacht, die Lundell mit Erfolg verwirklicht hatte. Und Montanus, der war das Genie, wenn er auch schrecklich unpraktisch war. Rynjelm war der Sohn eines reich gewesenen Mannes droben in Norrland. Der Vater hatte ein großes Gut besessen, das ihm aber schließlich verloren ging und in die Hände des Verwalters kam. Jetzt war der alte Edelmann ziemlich arm und sein Wunsch war, der Sohn möchte eine Lehre aus der Vergangenheit ziehen und als Verwalter dem Hause wieder ein Gut verschaffen. Darum besuchte er die Handelsschule, um landwirtschaftliche Buchhaltung zu lernen, was er verabscheute. Es war ein guter Junge, aber etwas schwach, und er ließ sich von dem schlauen Lundell leiten, der es nicht verschmähte, das Honorar für seine Moral und seinen Schutz in Natura zu erheben. Inzwischen hatten sich Lundell und der Baron an die Arbeit gemacht, und zwar in der Weise, dass der Baron zeichnete, während der Meister sich auf die Schlafbank legte und die Arbeit überwachte, will sagen, rauchte. »Wenn du fleißig bist, kannst du mit mir kommen und im Zinnknopf zu Mittag essen«, versprach Lundell, der sich mit den 2 Kronen, die er vom Untergang gerettet, reich fühlte. Hubert und Montanus hatten sich auf die Waldhöhe zurückgezogen, um über Mittag zu schlafen. Olle strahlte nach seinen Siegen, aber Hubert war düster. Er war von seinem Schüler übertroffen worden. Außerdem hatte er kalte Füße bekommen und war ungewöhnlich hungrig, denn das eifrige Gespräch übers Essen hatten in ihm schlummernde Gefühle geweckt, die sich ein ganzes Jahr lang nicht Luft gemacht hatten. Sie legten sich unter eine Fichte. Hubert versteckte das kostbare Buch, das er Olle nie leihen wollte, in ein Papier gut eingewickelt unter seinem Kopf und streckte sich in seiner ganzen Länge aus. Er war bleich wie eine Leiche, kalt und ruhig wie eine Leiche, welche die Hoffnung auf eine Auferstehung aufgegeben hat. Er sah, wie kleine Vögel über seinem Kopfe den Fichtensamen pickten und die Schalen auf ihn niederfallen ließen. Er sah, wie eine kraftstrotzende Kuh zwischen den Erlen weidete, und er sah den Rauch aus dem Küchenschornsteine des Gärtners in die Höhe steigen. »Bist du hungrig, Olle?« fragte er mit matter Stimme. »Nein«, sagte Olle und warf hungrige Blicke nach dem wunderbaren Buche. »Wer eine Kuh wäre«, seufzte Hubert, faltete die Hände über der Brust und überantwortete seine Seele dem allerbarmenden Schlafe. Als seine leisen Atemzüge regelmäßig genug geworden waren, zog der wachende Freund ganz langsam das Buch hervor, ohne den Schlafenden zu stören. Darauf warf er sich auf den Bauch und fing an, den kostbaren Inhalt zu verschlingen, worüber er sowohl den Zinnknopf wie den Kochtopf vergaß. Ende von Abschnitt 3.